Pero sabes, me lo voy a dejar, no me lo voy a... Gracias. Hola, ¿cómo están? Wow. Ya, pero hay audio y vídeo, es lo que... Also die Pixelzahl ist auch nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist die Qualität. Jetzt kannst du singen, ohne dass sich jemand außer ich. Alejate de mí.